Das nördliche Vorbereitungskomitee für gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der Koreanischen Insel gab am 2. August eine offizielle Mitteilung mit folgendem Wortlaut bekannt. Unter der großen Erwartung und Anteilnahme aller Koreaner für ein gesamtnationales Einheitstreffen fand am 2. August in Pyongyang eine Beratung des nördlichen Vorbereitungskomitees für gemeinsame Konferenz der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung der Koreanischen Insel statt. Daran nahmen die Mitglieder des Komitees und die Mitarbeiter der zuständigen Bereiche teil. Hier wurden die bisher im Norden, Süden und Ausland verliefenen Vorbereitungen auf die gemeinsame Konferenz und die allgemeinen Fragen dafür besprochen, die Konferenz zustande zu bringen. Auf der Beratung wurde zuerst darüber informiert, dass der Vorschlag der DVRK zur gemeinsamen Konferenz volle Unterstützung bei allen Koreanern fand, in allen Regionen im Ausland wie China, Japan, der GUS, Europa, Kanada, den USA und Ozeanien die Vorbereitungskomitees gegründet, am 27. Juli das einheitliche Auslandsvorbereitungskomitee gebildet und bei der Vorbereitung auf die Konferenz beachtliche Erfolge erzielt wurden. Erwähnt wurde auch, dass in Südkorea die Organisationen und Persönlichkeiten verschiedener Kreise und Schichten wie Arbeiter, Bauern, Jugend, Studenten und Frauen den Vorschlag zur Eröffnung der Konferenz begrüßen und sich für deren erfolgreiche Veranstaltung aktiv anstrengen. Unterstrichen wurde dann, dass wegen der boshaften Verhinderungen der südkoreanischen Regierung, die sich das Stattfinden der gemeinsamen Konferenz nicht wünscht, die Vorbereitungsarbeiten für die Eröffnung der gemeinsamen Konferenz auf die ernsthaften Schwierigkeiten stießen und dass sich die Gründung des gesamtnationalen gemeinsamen Vorbereitungskomitees verzögert, weil das südliche Vorbereitungskomitee noch nicht gebildet worden ist. Die Teilnehmer der Beratung hoben einstimmig hervor, dass der Vorschlag des Nordens zur Eröffnung der gemeinsamen Konferenz vom patriotischen Willen ausgegangen sei, jahrzehntelange Konflikte, Zwietracht, Misstrauen und Feindschaft zwischen dem Norden und Süden zu beseitigen und als Begleiter für Wiedervereinigung Hand in Hand durch die mutigen Aktivitäten eine neue Geschichte der selbstständigen Wiedervereinigung einzuleiten. Daher habe keiner den Grund, diesen Vorschlag abzulehnen. Die südkoreanische Regierung lehne den gerechten Vorschlag der DVRK ab und verhindere die Vorbereitungen der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten in Südkorea auf die Eröffnung der gemeinsamen Konferenz, was vollkommen ungerechte, antinationale und gegen die Wiedervereinigung orientierte Tat sei, die keinesfalls gerechtfertigt werden könne. Bei der Beratung wurde betont, obwohl wegen der Verhinderungen der Antivereinigungskräfte im In- und Ausland die Eröffnung der gemeinsamen Konferenz zum 15. August dieses Jahres unmöglich worden sei, solle das große gesamtnationale Einheitstreffen der Parteien, Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten im Norden, Süden und Ausland auf alle Fälle realisiert werden. Man beschloss aktuell, dass die Seiten von Nord, Süd und Ausland dringend eine Arbeitssitzung für die Vorantreibung der gemeinsamen Konferenz eröffnen, über die künftigen Aktionswege besprechen und dazu notwendige Maßnahmen treffen werden, weil die gemeinsame Konferenz nicht mehr am 15. August stattfinden kann. Das nördliche Vorbereitungskomitee bekundete seinen festen Willen dazu, sich in enger Verbindung mit allen Kreisen und Schichten in Südkorea und im Ausland noch aktiver und mit Geduld für die Eröffnung der gemeinsamen Konferenz anzustrengen, weil diese bei der Erhaltung des Friedens auf der Koreanischen Insel und bei der selbstständigen Wiedervereinigung des Landes von epochemachender Bedeutung sein wird.